Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So Leute, 1 Uhr nachts und wir sind wieder zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt oder mailt uns domian@wdr.de. Ich möchte euch gerne vorab etwas sagen zu unserer gestrigen Sendung. Da war Wolfgang in der Sendung und der hat sich zum Fall Mirko geäußert und dieses Gespräch hat sehr viel Wirbel ausgelöst und sehr viel Aufsehen erregt und ich möchte euch sagen, dass wir heute erfahren haben, dass der Anrufer Wolfgang der Polizei bekannt ist. Er gilt als wunderlich, aber nicht als tatverdächtig. Da hatten sich schon einige Leute Sorgen gemacht, ehrlich gesagt wir auch und ich auch und sind froh, diese Nachricht dann heute erfahren zu haben. So, jetzt aber heute, zur freien Themennacht und ich bin verbunden mit Ilka und Ilka ist 50 Jahre alt. Guten Morgen, Ilka. Ja, guten Morgen, Domian. Ilka, um was geht's? Ich spreche nochmal zu dem Thema von vorgestern auf dem Friedhof. Ja. Und zwar habe ich vor 21 Jahren meinen Sohn verloren. Ja. Am plötzlichen Kindstod. Wie alt war dein Sohn? 6 Monate und 6 Tage. Ja. Und ich habe 5 Tage nach der Beerdigung meinen Sohn versucht auszubuddeln. Wie bitte? Ich bin auf den Friedhof gegangen, abends, spätabends, und habe mit den Händen das Grab wieder eröffnet. Und ich wollte ihn einfach wieder haben. Wie weit bist du gekommen mit dem Buddeln? Bis zum Sarg. Aber du hast den Sarg nicht geöffnet? Nein, also... Kam jemand dazwischen? Ja, ich bin dann gesehen worden von Leuten, die also ganz in der Nähe von Friedhof wohnen und mich aus dem Fenster raus gesehen haben. Und dann standen eine Polizistin und ein Polizist hinter mir und haben mich dann angesprochen. Ich war aber zu der Zeit nicht in der Lage zu sprechen. Also ich habe 4 Monate nach dem Tod meines Sohnes nichts mehr gesagt, nicht gesprochen. Hm. Ich konnte nicht sprechen, ich hatte eine Blockade, psychisch bedingt. Kannst du dich denn erinnern, was damals in dir vorgegangen ist? Wolltest du tatsächlich das tote Kind da rausholen? Ja, ich weiß nicht, ob mir wirklich so klar war, dass er tot war. Ich wollte das nicht wahrhaben, dass er tot war. Wahrscheinlich, ja. Also ich habe auch im Krankenhaus gesagt, als die mir das gesagt haben, habe ich gesagt, nee, die machen den wieder gesund. Und der hat mich dann gefragt, ob ich ihn noch mal sehen möchte. Und da habe ich gesagt, nein, der wird wieder gesund. Und ich habe das überhaupt nicht realisiert. Vielleicht war das ein Fehler, ne? Dass du ihn nicht nochmal gesehen hast, weil das bringt dann mehr Realität in die ganze Sache rein, wenn man... Ja, ich habe ihn ja auf dem Arm gehabt, wo er schon tot war. Also ich musste 17 Minuten auf den Krankenwagen warten. Und ich habe ihn die ganze Zeit auf dem Arm gehabt. Vorher habe ich ihn versucht wiederzubeleben, auch mit Hilfe einer Nachbarin. Und wahrscheinlich hast du irgendwie gedacht, dass man ihn dann doch nochmal zurückholt. Und, ja. Die haben im Krankenwagen auch alles versucht, die haben denen noch eine Herzspritze gegeben und was ist denn dann passiert? Dich hat man auf dem Friedhof erwischt sozusagen oder entdeckt. Ja. Was haben die dann mit dir gemacht? Die Polizisten haben mich angesprochen, ich konnte ja alles hören, aber ich konnte halt nicht sprechen und dadurch haben die dann erstmal mich ins normale Krankenhaus gebracht. Und da haben die mich dann untersucht, einen Psychiater auch, und dann bin ich in der Psychiatrie gelandet. Und wie lange? 1 Jahr. 1 Jahr? Ja. 1 Jahr in der Psychiatrie? Ja, ich war erst 4 Monate in der normalen Psychiatrie und dann hat mir ein Arzt nahegelegt, eine Therapie zu machen, weil ich sonst nicht wieder normal leben könnte. Und dann habe ich 8 Monate eine Psychotherapie gemacht. Ja. Und das hat auch so weit geholfen. Genau, als dann diese Zeit vorbei war, hattest du dann den Tod deines Kindes realisiert zumindest und akzeptiert? Ja, ich weiß nicht inwieweit, weil vor einem halben Jahr ist mein Patenkind gestorben und da ging das Ganze von vorne los. Also was würdest du denn heute sagen? Das Ganze ist jetzt 21 Jahre her. Ja. Aus dem Abstand betrachtet, wie lange hast du gebraucht, bis du es akzeptiert hast, verarbeitet hast? Also ich habe das Pech gehabt, dass ich kurz nach der Therapie vergewaltigt worden bin von meinem Ex-Mann. Und daraus eine Tochter entstanden ist, die heute 19 ist. Und ja, immer wenn ich die Tochter gesehen habe, ich habe sie 10 Jahre bei mir gehabt, wurde ich wieder an alles erinnert. Und das ist so ein Rattenschwanz. Also das ist, wenn ich meine Tochter gesehen habe, habe ich an den Tod von meinem Sohn gedacht. Und ja. Hast du denn trotz des Gewaltaktes dein Kind annehmen können? Ja, ich habe sie 10 Jahre gehabt und dann ist sie zum Vater gegangen, aus eigenem Wunsch. Und wie ist dein Verhältnis heute zu der Tochter? Ich habe sie jetzt seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Sie möchte nicht. Warum nicht? Ich konnte ihr das nie erklären. Mhm. Also ich habe ihr auch nie gesagt, dass sie aus der Vergewaltigung stammt. Mhm. Weil ich ihr nicht das Gefühl geben möchte, dass sie halt nicht gewollt ist. Weil sie ist gewollt. Ich habe mich entschieden, wieder Mutter sein zu wollen. Mhm. Und habe mich natürlich auch von dem Ex-Mann getrennt und alles. Und aber wahrscheinlich wird sie es irgendwie spüren, dass da was ist und vielleicht ist deshalb wiederum von ihrer Seite auch aus die Blockade zu erklären. Ja, da ist ja noch mehr. Ich bin multibel. Also eigentlich ist das ja gar nicht das Thema. Du wolltest ja von der Geschichte damals erzählen. Das ist ein ganzer Rattenschwanz, ja, der da dran müssen wir auch gar nicht dann so vertiefen, möchte ich dir auch gar nicht zu nahe treten. Besuchst du heute noch das Grab deines Verstorbenen? Das existiert nicht mehr, weil Kindergräber existieren nur 15 Jahre. Ja. Und dann ist wird das, also dann kann man das weitermachen, das muss man aber bezahlen. Aber da ich nur eine kleine Rente habe, ich verstehe. Bin seitdem in Rente. Also ein sehr schlimmer Vorfall damals, der dir in die Erinnerung kam, als du unser Thema wahrscheinlich gesehen hast auf natürlich. Dem Friedhof. Ja. Liebe Ilka, danke dir für deinen Anruf. Ja. Und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, okay, euch auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Gut, tschüss. Tschüss. Hier ist Clara, 59. Guten Morgen, Clara. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Clara. Um was geht's? Es geht darum, ich bin seit etwa 30 Jahren verheiratet, habe 4 Kinder. Mhm. Und wenn mein Mann nicht seinen Willen bekommt, dann zieht er aus. Und er ist selbstständig, dann zieht er aus bis zu 3 Monaten. Und dann muss man zu ihm hinfahren und muss ihn bitten, dass er wieder nach Hause kommt. Sonst kommt er überhaupt nicht nach Hause. Wo zieht er denn hin? Wie gesagt, er ist selbstständig als Arzt und hat da sein, ganz schöne Küche hat er. Er hat einen schönen Schlafraum, wo ein Sofa steht und, Ach, er zieht dann in die Praxis? Ja. Für mehrere Monate, wenn er sich mit dir verkracht hat? Ja. Du sagst, wenn er nicht wenn er... Ja, verkrachen, was heißt verkrachen? Wenn es nicht seinem Willen nachgeht, er ist sehr stur. Ja, sag mal ein paar Beispiele. Ich nehme Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ja. Wenn ich jetzt sage, hör mal, wir machen das Zimmer jetzt nicht in Gelbstreifen an, wir machen das Zimmer mal in schönen Terrakotta. Ja. Und dann sagt er, nein, das wird so gemacht, wie ich das will. Und das ist für ihn ein Grund, jetzt schon auszuziehen, seine Sachen zu packen, auszuziehen. Also wenn dann du dann auf deiner Farbe bestehen bleibst, dann zieht er aus? Ja, dann zieht er aus. Das ist ja, wie lange geht denn dieses Spielchen schon? Schon, ich würde sagen 25 Jahre. 25 Jahre geht das schon so? Ja. Was sagen denn seine Angestellten, die Arzthelferin, die kriegen auch mit? Nein, er ist selbstständig. Ja gut, selbstständig, aber... Ja, aber die kennen ihn und die akzeptieren es so. Weil die einfach sagen, es gibt keine Arbeit, wir müssen das akzeptieren. Ne? Aber du sagst, ja, du hast 4 Kinder, die sind mittlerweile wahrscheinlich auch schon alle aus dem Gröbsten raus. Älter, ja. Okay, aber die haben das damals, als die kleiner waren, die dann auch haben mitbekommen? Haben die auch mitbekommen, alles. Wie erklärt man das den Kindern, dass der Papa nicht aus der Praxis nach Hause kommt? Ja, ganz einfach. Die Kinder haben das von klein an mitbekommen. Er hat, als er noch nicht die Praxis hatte, dann hat er im Auto geschlafen, tagelang. Und er hat auch in unserer Wohnung drin, hat ein eigenes Zimmer. Mhm. Er kommt nur ins Schlafzimmer rein, wenn er mit der Frau schlafen möchte, aber sonst nicht. Also mit dir? Ja. Will er denn mit dir noch oft schlafen? Ich würde sagen, nein. Es geht nur nach Launen. Wie oft kommt das denn im Jahr vor, frage ich mal? Wenn er gut gelaunt ist und man macht das, was er möchte, möchte er jeden Tag. Ach so. Und wenn er schlecht gelaunt ist, dann, wie gesagt, dann braucht er 3 Monate nicht. Wie ist denn das, wenn der sich dann 3 Monate in seine Praxis zurückzieht, ruft der denn mal an? Nein. Rufst du? Er geht auch weder ans Telefon noch ans Handy dran, wenn ich anrufe oder die Kinder anrufen, interessiert ihn nicht. Komplett das stur? Ja, komplett stur und sagt, hier, ich habe keine Familie. Eine Familie ist das, wenn die alles nur machen, wie ich das möchte. Hm. Und nach welchen Kriterien entscheidet er sich, dass er dann wieder zurückkommt? Ja, wie gesagt, da muss ich mit den Kindern zur Praxis fahren und muss mit ihm stundenlang reden, oder ich fahre alleine dahin und rede mit ihm stundenlang, dass er nach Hause soll kommen, wie zum kleinen Kind. Das heißt, du hast die Kinder mitgenommen und dich mit den Kindern und ihm dann unterhalten und quasi gebettelt, dass er zurückkommt? Ja, dass er zurückkommt. Und Weil ich immer sage, es ist kein Familienleben, wenn ich alleine mit den Kindern bin. Aber Clara, dass du so viele Jahre so ein Affentheater mitmachst, warum? Warum? Es ist meine große Liebe. Aber ich merke mittlerweile, dass ich keine Kraft mehr habe. Ich bin vor 3 Jahren an Krebs erkrankt und erkenne selbst, dass ich nicht mehr diese Kraft habe, die ich vorher hatte. Jetzt durch Medikamente und ganz vieles, was hinzukommt. Wie ist denn der Stand deiner Krebserkrankung im Moment? Es sind neue Knoten entstanden. Innerhalb von einem halben Jahr 2 neue Knoten entstanden wieder. In der Brust? Nein, an der Schilddrüse. Ja. Er weiß natürlich von der Erkrankung. Er weiß das, aber... Er ist Arzt, weiß ja, es. Ja, er verharmlost das aber und meint einfach, ich tue Schauspielern mit ihm. Wann war er denn das letzte Mal länger in der Praxis? Das letzte Mal war vor noch keinem Monat. Er ungefähr 2 Wochen in der Praxis. Das heißt, deine schwere Erkrankung hat keineswegs... Interessiert ihn nicht, hat keineswegs dazu geführt, dass er sich verändert? Nein. Das interessiert den nicht. Ich wundere mich, dass du sagen kannst, Clara, das ist meine große Liebe. Der hätte bei mir aber sehr schnell verschissen, wenn der sowas angefangen hätte. Der hätte aber schon nach kurzer Zeit. Ist ja wie ein bockiges Kind, aber ich weiß gar keinen Vergleich zu finden. Er entzieht sich komplett dir und lässt dich dann einfach da sitzen mit den Kindern all die Jahre. Wie ist das denn finanziell? Hält er dich da auch kurz? Ja. Obwohl er wahrscheinlich gut Kohle verdient. Ja, gut Kohle verdient, das ist gut. Er verdient sehr viel Geld, aber wir als Familie hier brauchen nicht das Geld. Er lebt wie der Prinz und wir brauchen kein Geld. Also du kriegst ein bisschen Haushaltsgeld und das war's dann? Ich krieg kein Haushaltsgeld. Nee. Ich habe nur Kindergeld. Ich lebe von 360 Euro. Wo er immer sagt, das ist mein Geld, und wo ich immer sage, nein, das ist nicht mein Geld. Wenn die Jugend rausgeht, dann gibt man als Mutter automatisch den Kindern auch Geld mit raus. Mhm. Und man kann nicht sagen zu Kindern, wenn die rausgehen, komm, ihr müsst heute Abend mit 5 Euro, könnt ihr nicht rausgehen. Aber wie machst du das denn, wenn du dir mal neue Klamotten kaufen willst? Das kommt ganz selten vor. Das heißt, der Mann ist schweinereich als Arzt? Ja. Er scheffelt Geld und er gibt seiner Familie, seiner Frau und seinen Kindern so gut wie nichts ab. Ja. Was macht er denn mit dem vielen Geld? Ja, das ist ganz einfach dargestellt. Er ist arabischer Abstammung und das ganze Geld geht zu der Familie, von seiner Familie hin, und die wird unterstützt. Wo lebt die Familie? Das ist Libanon. Ah ja. Clara, aber jetzt muss ich dich nochmal fragen, und ich möchte eigentlich nicht die Antwort hören, das ist die große Liebe meines Lebens. Warum hast du es Jahrzehnte mitgemacht? Ja, warum? Ich habe heute noch Herzklopfen, wenn der nach Hause kommt, und es bleibt einfach der Mann meiner Träume. Schwarzhaarig, dunkle Knopfaugen und. Ja, weißt du, all die äußeren Erscheinungen, die sind doch im Nu weggewischt, wenn jemand sich schäbig verhält. Ist das auch eine gewisse Abhängigkeit, in der du Das würde ich nicht sagen. Nee. Weil ich einfach sage, ich kann... Es ist auch eine Frage deines Stolzes. Du bist eine selbstbewusste Frau. Irgendwann verlieren sie den Stolz. Aber das ist doch traurig. Verliert man den. Aber es ist doch schlimm, wenn du das so sagst. Das heißt, er hat deinen Stolz zerstört. Den hat er zerstört. So, und dann liebst du den Typen noch? Oder hast du ihn so lange geliebt? Nur weil er schwarze Haare hat? Ja. Komm hör auf. Es ist einfach so. Und jetzt bist du angeschlagen, du bist schwer krank und sagst, ich bin auch mürbe jetzt. Ich bin mürbe, ich kann nicht mehr. Es ist mir alles so viel. Wie alt sind denn deine Kinder jetzt? Meine Kinder, sie sind zwischen 28 und 19 Jahre. Also erwachsene Kinder. Ja. Was sagen die denn zu der Situation? Die finden es katastrophal, dass der Vater so mit der Mutter umgeht. Und was raten dir deine Kinder? Was raten mir meine Kinder? Mama, das ist kein Leben für dich. Du bist krank, du wirst noch kränker. Mhm. Und der Papa, der muss sich ändern. Aber die Kinder lieben den Vater genauso gut wie die Mutter und sagen trotzdem, dass die Alten, das ist kein Kind verheiratet. Und wie ist er denn den Kindern gegenüber? Ist er denn den Kindern nett gegenüber? Oder auch launisch? Launisch. Geht gerade, wie es ihm passt. Ne, wenn jetzt die Kinder, die wie gesagt, wenn der 19-Jährige sagt, so Papa, wir gehen raus wie Freitag, Samstagabend. Mhm. Und der 25-Jährige, so wir gehen raus, dann sagt er, ja wie lange? Ja, wenn die nach 12 Uhr nach Hause kommen, warum kommt ihr so spät nach Hause? Oder wenn die um 1 Uhr mal kommen, mhm, nach Hause, was selten vorkommt. Hat er sie denn zum Beispiel so unterstützt in Sachen Ausbildung finanziell? Ja. Das schon. Das hat er gemacht. Hm. Clara, ich finde das einen grauenhaften Zustand, den du da beschreibst. Ja, wirklich, muss ich dir sagen. Ruf ich an, um einen Rat zu bekommen, was kann ich machen, was soll ich tun? Was haben deine Kinder denn zu dir nie gesagt, geh weg von ihm? Doch, das hat der Älteste gesagt. Und heute sagen die Kinder, Mama, du bist so alt, du bist heute krank und alt. Was willst du noch alleine im Leben? Finde ich einen falschen Ratschlag. Du bist 59 Jahre alt, du bist nicht so alt, das zum einen. Dann hat ein Kind, wie du gerade gesagt hast, glaube ich, etwas Richtiges gesagt. Du hast es gesagt, in der Situation, in der du lebst, wirst du noch kranker als vorher. Ja. Das heißt, du hast gar keinen Freiraum, dich ein bisschen zu erholen, mal zur Ruhe zu kommen, sondern nein, bist ich komme nicht zur Ruhe. Nein. So, und das ist ich darf nicht zur Kur fahren. Ich hatte von den Ärzten empfohlen bekommen, einen Psychologen aufzusuchen, durch krankheitsbedingt, mhm, um das zu verarbeiten, weil ich bin damals in so ein, als ich die Nachricht bekam, so Diagnose Krebs, mhm, für 5 Minuten in so ein tiefen Loch reingefallen, habe ihn auch angerufen und habe zu ihm gesagt, so, ich habe Krebs. Dann hat er gesagt, ach, du hast überhaupt nichts, stell dich nicht so an. Unfassbar. Und Clara, ich will dir mal einen Satz sagen. Ja, bitte. Jetzt oder nie. Finanziell musst du dir keine Sorgen machen. Der muss dich schön fett unterstützen. Mhm. Geh, so schnell es geht. Mhm. Ist meine ganz klare Ansage. Ja. Und wenn du das allein nicht schaffst, da rauszukommen, hol dir noch professionelle Unterstützung. Bei Beratungsstellen werde ich dir gleich von meiner Psychologin noch an die Hand geben. Ja. Aber die klare Ansage ist, geh weg von dem Kerl. Ja. Auch wenn es deine große Liebe war, jetzt hast du lange genug gewartet. Und lange genug. Vor allen Dingen, es ist so traurig. Man hört niemals das Wort, ich liebe dich. Mhm. Und heute sage ich mir, jahrelang sage ich mir, er hat mich damals geheiratet, dass er eine Arbeitserlaubnis in Deutschland bekam, mhm, und hat mich deshalb geheiratet und ich war dumm genug, um das zu unterstützen. Okay, das ist eine bittere Einsicht, aber dann sei jetzt schlau genug, jetzt ist es noch nicht zu spät, Clara. Geh. Ja, dann okay. Dann geh. So, das ist meine klare Meinung, du wolltest die hören. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und dann wirst du noch von meiner Psychologin, der Magdalena, angerufen. Ja, okay. Und die gibt dir noch die ein oder andere Beratungsstelle, damit du, wenn du nicht so ganz gut alleine klarkommst, noch ein bisschen Unterstützung hast. Ja, okay. Dankeschön für das Gespräch. Gerne. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, wünsche ich erstmal auch für die Gesundheit alles Gute. Danke. Und für den weiteren Weg. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Clara hat mich die ganze Zeit gesiezt. Dann habe ich immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich immer duze. Und naja. Daniel, 20, guten Morgen. Hallo Domian. Daniel, um was geht's? Also ich wollte mit dir drüber reden, über meine Vorliebe zu Urin. Aha, sexuell. Genau. Ja. Ja, erzähl mal, wie kommt's? Also. Fangen wir anders an. Seit wann hast du eine Vorliebe für Urin? Seit 2 Jahren ungefähr. Und wie hast du es gemerkt? Also man hat es früher mal so gesehen in Videos. Aber da war ich noch nicht drauf gestanden. Ja. Und jetzt bin ich schon seit über 3 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Ja. Und dann habe ich halt mal so über das Thema angefangen. Dann haben wir ein bisschen drüber geredet. Und dann haben wir halt nur gedacht, man kann es ja mal ausprobieren. Kann man mal sagen. Ja. Und wie hat sie reagiert? Ganz normal halt so. Es war nicht schlimm für sie und sie steht mittlerweile auch drauf. Ach, das ist ja eine hervorragende Nachricht. Ich hatte schon Sorge, dass du mir erzählst, sie findet es eklig. Nein, das nicht. Also dann bepieselt ihr euch gegenseitig. Also, ich kann sie auch abpinkeln. Ja. Aber das meistens ist so, dass ich das so vorstelle. Also sie setzt sich aufs Bett. Ja. Geht mir mit dem Po bis an den Rand, ich knie mich vor sie und ich trinke sie sozusagen leer wie eine Flasche. Also wir müssen es jetzt nicht so ganz im Detail wissen, ja. Aber okay, das reicht, das kann man sich ja schon dann vorstellen. Ja. Kannst du es dir erklären, warum du da so scharf drauf bist? Das weiß ich auch nicht so genau. Ist das für dich das Wichtigste bei der Sexualität mittlerweile? Nein, das nicht. Das nicht. Aber es gehört irgendwie immer dazu? Oder gibt's auch mal Sex ohne Urin? Es gibt noch ohne, also so einmal in der Woche ungefähr macht man was mit Urin. Und du schluckst das alles runter? Ja, die ganze Blase schluck ich leer. Es schütteln sich viele Leute und ekeln sich. Ja, aber ich habe gehört, dass das eigentlich auch schon viele machen. Ja, ja, es ist schon relativ verbreitet, aber natürlich nicht so ganz krass, dass nun alles runtergeschluckt wird, sondern... Ja. Ne? Wohnst du mit deiner Freundin zusammen? Also ich wohne bei ihr und ihre Eltern. Ja. Bist du jetzt auch da? Ich bin da, bloß ich bin im Badezimmer, sie ist im anderen Zimmer, weil sie will zuhören vom Fenster aus, weil sie traut sich nicht so. Ach, wie schade. Ich hatte gerne mit ihr ein paar Worte gesprochen. Ja, das hat vorhin der Kollege von dir auch schon gesagt, aber die hat mit ihm geredet, aber so jetzt im Fernsehen traut sie sich nicht. Ich höre, dass du im Badezimmer bist, das hallt so ein bisschen. Jetzt könnte man ja sagen, Daniel, okay, ihr beiden habt euch gefunden und die Sache ist super und ihr genießt eure Art der Sexualität. Aber ja. Du rufst mich an, warum rufst du mich an? Weil ich mal von dir hören wollte, was du so sagst, weil wir noch ziemlich jung sind. Wie alt ist deine Freundin? Also sie wird jetzt 18 im November und ich werde 20. Ja. Ja, also natürlich hast du recht, dass natürlich diese Art der Sexualität in verschiedenen Facetten sehr verbreitet ist. Da spricht man nicht so drüber, aber das praktizieren schon eine ganze Menge Leute, das glaube ich schon. Ja, wir haben auch schon Ancode probiert, aber das ist nicht so unseren Fall. Ja, das ist dann schon die krassere Variante. Ja. Was ich nicht so genau weiß, ist diese Runterschluckerei, wie gesundheitsgefährdend das für dich ist. Also, wenn der Urin gesund ist sozusagen, Krankheiten da sind, dann sollte es nicht, halt nicht gefährlich sein. Ja. Also, die Maxime bei der Sexualität, finde ich, ist ja immer, dass man niemandem und sich selbst auch nicht schadet. Ja. Wenn diese beiden Voraussetzungen, ich schade keinem anderen und ich schade mir selbst nicht, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, finde ich, kann man alle mögliche Sexualität praktizieren. Ja. Manchmal ist es grenzwertig, manchmal ist das nicht so ganz klar, dass man sich vielleicht selbst doch schadet, wenn man sich zu sehr in abseitige sexuelle Welten begibt. Das weiß ich nicht, ich ahne, dass du da schon einen Hang zu hast, ne? Ja, schon. Eher zum Extremen hin. Ja. Ja, das ist sehr schwer theoretisch zu sagen, wo da die Grenzen sind. Ich kann dir nur da raten, dass du schon so einen Blick auf dich haben musst, dass es nicht zu extrem ist, weil ich dann Sorge habe, dass du dich auch isolierst und dass du merkwürdig wirst und dass es dann doch pervertiert irgendwann. Bist du denn auch sicher, dass du deine Freundin da nicht zu sehr bedrängt hast? Macht sie das wirklich gerne mit? Also wir haben öfters drüber geredet und ich frage auch sehr oft, ob es wirklich gefällt, ob es wirklich nichts macht. Und sie sagt, ihr gefällt es und ihr macht es wirklich. Also wir reden oft drüber. Mhm. In umgekehrter Reihenfolge, sie trinkt es nicht von dir? Nein, nur anpinkeln. Ja. Also das ist schon eine Praxis, die, glaube ich, relativ verbreitet ist. Also relativ ist natürlich auch wieder ein schwammiges Wort, aber das glaube ich schon. Nur was sie gern hat, ist, dass ich ihr Po-Loch leck. Ja. Ja, okay. Ja. Also, ich glaube, Daniel, wie gesagt, ich kann das jetzt sehr schwer so ganz klar beurteilen. Du musst halt vorsichtig sein, dass du nicht zu sehr in einen Randbereich kommst. Es heißt so, solange man sich psychisch nicht also schlecht fühlt, soll es so nicht schlimm sein, oder? Denke ich mal. Ja, schon. Und vor allen Dingen auch, dass du immer im Einklang mit deiner Freundin alles machst. Ja, wir besprechen ja immer alles. Mhm. Dann kann man schon so einen Weg gehen, aber man muss es schon vorsichtig machen. Du bist wirklich erst 20 Jahre alt. Nicht, dass du, wenn du irgendwann 30 oder 40 bist, dass du die völlig, völlig abgedrehtesten Sachen machst, weil du immer noch einen Kick mehr haben möchtest. Das ist eine Gefahr. Das ist wirklich eine Gefahr. Da habe ich auch schon einige Leute kennengelernt, auch im privaten Bereich, die irgendwann relativ, harmlos angefangen haben und dann, als sie älter wurden, wurde es dann doch so krass, wo ich dachte, hier ist irgendwo eine Grenze und die werden merkwürdig, die werden einsam dabei und so weiter, weißt du? Ja, da habe ich auch schon drüber noch gedacht, dass das passiert oder so. Mhm. Also letztendlich kann ich dir so nur einen Rat geben, hab dich sehr klar und auch streng im Auge, dass es sich nicht zu sehr bizarr entwickelt. Ja. Konkreter kann ich leider nicht werden. Okay. Weißt du? So, dann wünsche ich deiner Freundin und dir alles Gute und schönen Gruß an deine Freundin, die guckt ja jetzt irgendwo im anderen Zimmer zu. Jetzt kannst du wieder aus dem Badezimmer rausgehen. Ja. Und ihr könnt noch ein bisschen Spaß miteinander haben, wie auch immer. Ja, und danke noch fürs Gespräch. Gerne, danke. Und mach weiter so mit deiner Sendung. Dankeschön, alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Jo, tschüss. 0800 220 5050. Daniel war es gerade. Maria, 54. Guten Morgen, Maria. Guten Morgen. Guten Morgen, Maria. Was geht's bei dir? Ja, erstmal, du hattest gerade mit der Clara gesprochen und ich würde ihr auch sagen, sie soll sich trennen, denn ich habe mich nach 28 Jahren Ehe getrennt. Ja. Da hatte mir ein Kardiologe gesagt, wenn sie 2 Jahre noch bleiben, dann können sie sich die Radieschen von unten bekommen. Was war denn da? Ich bin herzkrank seitdem. Ja. Was war denn das Schlimme in dieser Beziehung? Vergewaltigung. Oh. Mehrfach? Ja, also er war sehr eifersüchtig. Hat mir immer vorgehalten, dass ich fremdgehe und... Was du gar nicht getan hast? Nein. Nein. Und als das zweite Kind damals geboren ist, hat er gesagt, er ist nicht von mir. Die Kinder sind alle von ihm, ich habe 4. Aber das Thema ist für mich, ich verarbeite das im Moment noch mit einem Therapeuten. Du warst mit dem 28 Jahre zusammen. Ja. Und seit wann bist du jetzt getrennt von dem? Seit 2006. Seit 2006, also 4 Jahre schon. Ja. In der Zwischenzeit habe ich jemand anders kennengelernt. Mhm. Das hatte dann auch nicht so geklappt. Mhm. Das Problem, also man läuft von einer Abhängigkeit in die nächste. Wie war das denn, wenn du so schlecht von dem auch behandelt worden bist, über so viele Jahre? Kannst du es im Nachhinein erklären, warum du das so lange ausgehalten hast? Weil ich ihn geliebt habe. Ja, das sagen die Leute immer so. Aber ich verstehe das nie. Weißt du warum? Weil ich immer denke, wenn man... Ja, das ist eine Abhängigkeit irgendwo, denke ich. Irgendwo ja, ne? Ja, ja, mein Sohn hat einmal gesagt, du hättest schon gehen müssen, bevor ich geboren bin. Also die Kinder waren auf deiner Seite? Nein, sie haben sich im Großen und Ganzen versucht, komplett rauszuhalten. Und als du dann gegangen bist, haben sie gesagt, ja, das ist richtig? Nein, die haben gar nichts gesagt. Verstehe ich auch nicht, die haben es doch dann richtig mitgekriegt. Die haben zu viel mitgekriegt. Zu viel? Ja. Das heißt, die waren gar nicht mehr, konnten das gar nicht mehr klar beurteilen? Nein. Und waren von ihm beeinflusst auch? Das gar nicht mal. Das will ich gar nicht mal unbedingt sagen, aber ich habe nur halt eben gesagt, es ist halt passiert, ich hätte eher gehen müssen. Du sprachst gerade von Vergewaltigung. Wie oft ist das vorgekommen? Das kann ich so nicht mehr sagen. So oft? Also ich habe mich zum Schluss von meinem Mann geekelt. Und er hat dich zum Sex gezwungen, genötigt? Ja, tagtäglich. Tagtäglich. Mein Gott. Bis ich ihn halt aus dem Zimmer geschmissen habe. Ich habe noch eine Tochter, die lebt noch bei mir. Also von dem Sohn her sind die 10 Jahre auseinander. Ich möchte das Alter nicht nennen, vielleicht hören nämlich jetzt die mich dann kennen. Ja, und das Problem ist, ich habe jetzt jemanden kennengelernt. Lass mich noch was fragen. Ja. Hat er dich auch geschlagen? Nein. Er hat mir nur einmal den Hals zugedrückt. Ein was? Den Hals zugedrückt. Mich gewürgt. Als du dann gegangen bist, hat er dich gehen lassen? Oder nein. War er hat einen Krankenwagen gerufen, er wollte mich in die Klinik einweisen lassen. Ich wäre nicht normal. Und kam ein Krankenwagen? Ja. Und wie ging das weiter? Wir haben uns sehr gestritten. Meine Tochter hat geweint. Papa, hör auf, Papa, hör auf. Da war sie 12. Und da war da eine Ärztin. Die hatte ihm dann auch erstmal zugehört und hat gesagt, meine Frau, die will weg. Die hat einen anderen und die soll hier bleiben. Und weisen sie die in die Klinik ein, die ist nicht normal. Und alles weiß ich nicht mehr. Die Kinder waren noch immer, also mein Sohn war dann auch da und eine Freundin war noch von mir da. Dann der Bruder von meinem Ex-Mann, der kam dann noch. Aber man hat dich nicht in eine Klinik eingewiesen? Nein, denn die Ärztin hatte gesagt, zu meinem Mann, ja, hier, Punkt, Punkt, Punkt. Ihre Frau kann gehen, wohin sie will. Sie ist ein freier Mensch. Sehr gute Ärztin, dass sie da auf deiner Seite war. Ja, und dann bin ich halt gegangen. Noch an dem Abend? Noch an demselben Abend. Ich habe mir das Auto genommen und bin gefahren. Wohin bist du gegangen oder gefahren? Ja, zu der Zeit hatte ich schon jemanden kennengelernt. Ich konnte nicht mehr in der Ehe bleiben. Es ging nicht mehr. Ja. Jetzt hast du gerade auch zweimal angesetzt, das zu erzählen. Da war jemand Neues. Ja. Aber? Ja, also den habe ich jetzt, den anderen, also der zu der Zeit, wo ich noch verheiratet war, den ich da kennengelernt habe, er war 10 Jahre jünger. Und der ist dann nachher genauso angefangen zu trinken. Er war zwar nicht eifersüchtig und hatte auch nicht das Bedürfnis sexuell so oft. Aber dieser Alkoholkonsum, den hatte mein Ex auch Probleme mit. Ja, du sagst gerade auch zu trinken, das heißt, da war ja, und der hat mich einmal geschlagen. Aber jetzt bist du mit einem anderen Mann zusammen. Ja, zusammen mehr oder weniger. Er trifft sich mit anderen Frauen. Er ist auch jetzt im Chattern. Er ist heute Abend tanzen. Ja. Und ich habe ihn gefragt, ich möchte wohl gerne mal wieder tanzen. Ja. Und nein, das will er nicht. Weil er sagt, wir tanzen anders zusammen. Wir tanzen anders zusammen? Wer ist wir? Ja, also den ich liebe. Was meint er, wir tanzen anders zusammen? Ja, habe ich ihn auch gefragt. Ja, sagte er, wenn ich mit dir tanze, dann möchte ich sofort mit dir ins Bett. Verstehe ich nicht. Aber ihr wart ja schon ein paar Mal im Bett miteinander. Ja, reichlich. Reichlich. Und mit wem er ist sagt er denn? Einfach, er geht, schläft gerne mit mir, aber er liebt mich nicht. Er hätte mich sehr, sehr, sehr gern, aber er würde mich nicht lieben. Sag mal, kannst du überhaupt tanzen aufgrund deiner Herzerkrankung? Ja. Geht das? Ich bin in der Klinik gewesen und man hatte die Stellen verödet, die diese Rhythmusstörung auslösen. Nur eine Stelle konnten sie nicht. Das fängt zwischendurch schon wieder an. Aber solange das gut geht, gehe ich nicht in die Klinik, denn man hat mir gesagt, dann würde das 3 Stunden dauern und das wäre ein Risiko. So, jetzt ist das Dilemma, dass du da einen Typ hast, mit dem du offensichtlich gute sexuelle Erlebnisse hast. Ja, sehr gute. Sehr gute. Also ein sehr angenehmes Gefühl nach all dem, was du an schlimmen Dingen erlebt hast. Ja. Aber der liebt dich nicht. Und das sagt er auch ganz offen. Das sagt er ganz offen. Und er sagt mir auch, er will mir nicht wehtun. Ja, aber du liebst ihn. Ich liebe ihn. Das ist natürlich tragisch. Ja, das ist schlimm ist das. Aber es ist insofern schon gut, dass er so klar sagt, finde ich. Ja, er hat es wohl schon mal mehr gesagt und er ist sonst gerne mit mir zusammen, sagt er. Er redet gerne mit mir, er schläft halt auch gerne mit mir. Aber es ist eben keine Liebe. Nein. Und ich hoffe, und dann habe ich... Du hoffst, dass noch eine Liebe daraus wird. Ja. Das ist natürlich ein dünnes Eis, auf dem du da gehst. Ja, ein sehr dünnes Eis. Ich habe eine Wahrsagerin angerufen. Zwei verschiedene. Und was sagen die Wahrsagerinnen? Ich will den wiederbekommen. Ach, die Wahrsagerin. Ja, beide übereinstimmend haben dasselbe gesagt, obwohl sie beide nicht voneinander wussten. Die eine kam aus Berlin und die andere aus Hamburg. Also, laut Vorwahl. Also ich würde da mal die Äußerung der Wahrsagerin zur Seite schieben und mal mit Vernunft an die Sache rangehen. Wie lange bist du mit dem jetzt verbunden? Ein Jahr. Ein Jahr. Und das war von Anfang an so klar, dass er... Nein. Er hat es nicht gesagt am Anfang. Nein, er hat zum Anfang gesagt, er sucht eine feste Beziehung. Und ja, ich habe auch erst nicht gedacht, dass ich mich so in ihm verlieben werde. Und nach wie vielen Monaten hat er denn diesen Satz gesagt? Ich liebe dich nicht, aber ich schlafe gerne mit dir. Nach 5 Monaten. Nach 5 Monaten. Und das ist definitiv so bis heute geblieben. Ja. Da gibt es gar nichts dran zu reden, zu rütteln. Nein, er macht sich nur wahnsinnig Sorgen, weil ich esse so gut wie gar nicht. Und was natürlich auch schlimm ist. Das ist immer schon gewesen. Das habe ich in der Ehe so entwickelt. Ich habe in der Ehe nachher zum Schluss nur noch eine Tasse Kaffee getrunken am Tag. Wie alt ist er eigentlich? Genauso alt wie ich. Ja, etwas jünger, sagen wir mal so. Weißt du, das ist dann ja ein erfahrener Mann. Davon eigentlich ja. Ja, der auch um seine Gefühle weiß und wie er tickt. Ja. Und ich würde das schon sehr ernst nehmen, wenn der nach 5 Monaten sagt, pass mal auf, das ist keine Liebe, sondern nur eine leidenschaftliche Attraktion. Ich würde es sehr ernst nehmen. Ja, er hat mich nur halt einmal angerufen, da war auf einer Festlichkeit von der Nachbarschaft. Er hatte vielleicht ein wenig getrunken und hatte er mich angerufen, ich möchte bitte kommen. Ja, und dann bin ich halt zu ihm hingefahren. Und dann hatte er mich in der Tür empfangen und hat mir gesagt, ich liebe dich. Da war er besoffen. Da hatte er einen auf. Und aber im nüchternen Zustand... Ja, am nächsten Tag hat er gesagt, mal dir bitte nichts auf. Ich möchte dir nicht wehtun. Maria, die Sache ist sonnenklar. So schlimm das für dich jetzt auch ist, aber das musst du jetzt versuchen, wirklich zu... Ich muss es akzeptieren, dass es nicht tut. Du musst es akzeptieren. Und du musst vor allen Dingen überlegen, ob du dir das antust, mit dem noch zu schlafen. Nein, ich wollte es nicht mehr. Nein, das würde ich auch nicht machen. Das reißt immer wieder deine Wunden auf. Ja, hat er ja auch gesagt. Ja, wahrscheinlich ist das Klügste, die ganze radikale Methode, dass du den Kontakt abbrichst. Dieses immer wieder Zärtlichkeit und Schlafen weckt immer wieder neue Hoffnung in dir. Ja. Nach dem Motto, ja, vielleicht ergibt sich ja doch noch was. Ich glaube nicht, wie du es jetzt gerade geschildert hast, dass sich da noch liebesmäßig was ergibt. Das ist eine Qual für dich. Ja, ich bin in der Beratung. Ja. Therapeuten habe ich jetzt auch gefunden. Der ist allerdings zurzeit noch in Urlaub. Und die Beratung hat das versucht anhand von meiner Ehe und von dem, was jetzt diese Tage noch passiert, letztes Jahr noch passiert ist. Die Gerichtsverhandlung war diese Tage, war diese Woche. Steht ganz groß in der Zeitung. Dass ich, man hatte mir eine Arbeit angeboten, der gute Mann, der kam bei mir nach Hause, hatte mir Arbeit angeboten, dass ich 20 Stunden die Woche arbeiten könnte, da ich vom Amt her lebe. Ich wollte da gerne von weg. Verstehe ich jetzt nicht, was das dann bekomme ich eine Kur vom Weißen Ring aus. Ich kann mir das so nicht leisten und ich sage mir, dass ich damit auch diesen Abstand so. Ach so, ja, das ist Mann vielleicht ein guter Trick, ja. Weißer Ring, und das steht in der Zeitung, das heißt, du hast deinen Mann... Ich kann es nicht aussprechen. Du hast ihn angezeigt, deinen... Nein, den nicht, nein. Aber den, der mir Arbeit geben wollte. Ach so, das ist eine ganz andere Geschichte noch. Dann ja, der gehen hat wir die Hosen vor mir runtergelassen. Okay, dann gehen wir da jetzt nicht weiter auf ein. Also Maria, was diesen Mann anbelangt, habe ich dir klar meine Meinung gesagt, vielleicht ist diese Kur in der Tat eine gute Chance, Abstand zu... Der Kur oder Urlaub, meine Tochter soll mit. Ja, okay. Dennoch möchte ich auch gerne, dass du noch mal mit meiner Psychologin jetzt sprichst. Mhm. Ja, dein Psychologe ist ja zurzeit nicht da. Nee. Da bist du mit einverstanden. Ja. Sehr gut. Magdalena heißt meine Psychologin heute Nacht. Mhm. Und ich habe dir klar meine Meinung gesagt. Ja, das haben mir meine Kinder auch schon gesagt. Ja. Manchmal braucht man von vielen Leuten so eine Aussage, bis man es dann... Liebe macht blind. Ja, bis man es dann selbst kapiert, ja. Das dauert, manchmal dauert es eine Weile, ehe man es dann... Ja, leider. Ja. Mensch, Maria. Dennoch wünsche ich dir alles Liebe und alles Gute, vor allen Dingen, dass du da gut weg von kommst und dass das mit dem Herz wieder nicht schlimmer wird, sagen wir so. Nee, ich hoffe auch nicht. Ja. So, jetzt legst du auf und wir melden uns gleich wieder. Ja. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1.40 Uhr und 47 Sekunden, hier ist Simone und die ist 73. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Simone, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, ich bin also 54 Jahre mit meinem Mann zusammen. Wir haben uns ein Geschäft aufgebaut, sind seit ungefähr 18 Jahren nicht mehr selbstständig. Finanziell geht es uns gut, aber mein Mann ist nach 40 Jahren plötzlich krebskrank geworden. Ich persönlich habe schon 5 schwere Operationen hinter mich gebracht und er hat die alle mit mir gut überstanden. Aber selbst hatte er nie Zeit, zum Arzt zu gehen. Jetzt ist er im März krank geworden, hat also Stimmbandkrebs auf beiden Seiten. Man hat ihn 5-mal operiert, 2-mal Intensivstation, auch diese Halsdrüsen rausgenommen, die waren Gott sei Dank nicht befallen. Mhm. Er hat aber von Anfang an einen Luftröhrenschnitt und kein Kehlkopf rausgenommen, sondern nur einen Luftröhrenschnitt. Ja. Und dieser Luftröhrenschnitt ist geblieben, weil er 37 Bestrahlungen bekommen hat, falls der Hals sich zuzieht, dass er dadurch Luft kriegt. Mhm. Jetzt habe ich natürlich eine panische Angst, ihn zu verlieren. Mhm. Der Krebs ist ja wohl weggelasert worden, angeblich durch die Bestrahlung den Rest weggenommen. Mhm. Aber dieser Luftröhrenschnitt, da ist das Röhrchen jetzt rausgenommen worden vor 3 Wochen. Der geht aber von alleine nicht zu, weil noch eine starke Schwellung da ist. Mhm. Und jetzt waren wir am Mittwoch wieder zur Behandlung, zur Nachuntersuchung. Und da hat man ihm wieder wehgetan. Und jetzt kann er wieder kaum schlucken. Vorher waren durch die Bestrahlung sämtliche Schleimhäute im Mund kaputt. Ich habe ihn durch HIP ernährt und durch Astronautenkost. Mhm. Und jetzt müssen wir im November sollen wir hinkommen, um den Luftröhrenschnitt zuzumachen, eventuell, wenn die Schwellung bis dahin weg ist. Sie braucht aber nicht weggehen, falls natürlich neue Sachen sich da festsetzen. Ja. Also, und da habe ich panische Angst, ihn zu verlieren und bin also nervlich sehr labil, weil ich ja auch ein Kriegskind bin und meine Eltern 2 Jahre gepflegt habe, habe diese Nöte und jetzt bei meinem Mann sehe ich immer diese Angst wieder, die in mir hochkommt und die Panik davor eben. Wie nimmt er denn seine schwere Erkrankung? Ja, er persönlich ist ein Löwe, er ist ein sehr starker Kämpfer. Ja. Aber ich persönlich, ich sehe ja auch... Also wahrscheinlich, was deine eigenen Erkrankungen anbelangt, bist du auch eine starke Frau gewesen. Ja, ich bin an für sich so stark, aber ich bin im Verhältnis nervlich bedingt doch sehr schwach. Also ich kratze mir, ich trinke nicht, ich rauche nicht, aber ich kratze mir meine Haut kaputt, um mir irgendwie ein Ventil zu schaffen, um mit diesen Sachen fertig zu werden. Du kratzt dir deine Haut kaputt? Wie machst du das? Ich kratze die Haut kaputt, auf beide Arme, also bis es blutet und mein Verstand sagt mir, ich bin verrückt im Kopf, aber ich weiß ja, dass es verkehrt ist, was ich mache, aber irgendwie muss ich ein Ventil haben, um mit diesen Nöten, die Ängste, die ich habe eine wahnsinnige Angst. Also es ist, langsam. Es ist die absolute Angst, dass der Mann stirbt. Ja, die Angst, dass ihm, ja, dass noch viele Sachen sind und dass ich ihn eben nach 54 Jahren verliere. Ja. Ne? Du hast die Arme, wie verletzt bist du an den Armen schon? Ja, ich kratze. Ich habe also kein Jucken am Körper, sondern die Unebenheit an der Haut ist ja bei jedem irgendwie und ich kratze die kaputt, bis es blutet. Sind ja schon richtige Schurfwunden? Ja, es sind sehr viele offene Stellen auch. Und die verdecke ich natürlich im Winter, kann ich sie besser verdecken. Im Sommer muss ich mit langen Ärmeln gehen. Das ist meine Angst in mir, in allen Situationen, in denen ich war, wo ich auch schon mal nicht mit zurechtgekommen bin, weil man zankt sich auch schon mal Moment, du stehst aber richtig unter Druck. Ne? Ja, ich stehe unter Druck. Mann, ich bin wie ein Ventil. Ich merk das auch. Ja, ich habe auch eine panische Angst in mir und dein Mann kriegt das ja auch mit, ne? Ja, er kriegt das mit. Was sagt der dazu? Ja, er sagt immer, ich soll ihn nicht so nerven und ich, dann will ihn, dann, er hat jetzt 55 Kilo und dann sage ich immer, iss was und mach dies und das und jenes also ich nerv also, ihn auch mit meinen Sorgen. Genau, ne? Das wollte ich gerade sagen. Das aber heißt, nicht, um ihn zu ärgern. Nein, ist mir schon klar. Das heißt, er kriegt das mit und ihn belastet das auch. Mich hat immer belastet, ob eine Oma krank war oder mein Vater krank war, ist vielleicht auch vom Krieg noch bedingt oder ich bin 38er Jahrgang, Januar 38, also ich bin im 73. Ne? Und man hat eben eine gewisse Angst, sonst bin ich stark und man sieht lass mich was fragen, lass mich was fragen. Mein Alter. Lass mich was fragen. Aber ich habe Lass Panik. Mich was fragen. Bitte? Lass mich fragen. Ja, bitte. Mit wem kannst du so über deine Ängste und Sorgen sprechen? Ja, ich habe, an für sich habe ich eine Tochter, die wohnt aber ein bisschen weiter weg. Die hat aber auch drei Kinder und die sagt immer, mach dir keine Gedanken, denk immer positiv und so weiter und so fort. Ja, okay, aber, das sind Sprüche, da kann man nicht so viel anfangen. Ja, aber im Stillen habe ich das Gefühl, sie gibt mir diese Antworten, weil sie auch vor Krankheiten und so eine gewisse Angst hat. Okay, gibt es denn jemanden in deiner direkten Umgebung, eine gute Freundin oder so, mit der du viel reden kannst? Ja, ich hatte schon mal eine Hautärztin, wo ich auch da war, die mit der ich sehr intensiv gesprochen habe. Aber die ist in Rente gegangen und jetzt sind die alles diese großen Praxen, wo wir das heißt, Ärzte das heißt im Klartext, da ist niemand. Nee, im Prinzip ist da niemand. Also, so, jetzt gebe ich dir einen Rat, Simone. Ja. Ich merke das ja wirklich, wie du unter Strom stehst. Ja. Und wenn du mir das erzählst, dass du dir die Arme blutig kratzt, aus Panik, aus Angst, dass dein Mann stirbt oder dass es noch schlimmer wird, ist das ein ganz großes Warnsignal, finde ich, für mich auch, wenn du mir das so erzählst. Mhm. Ich empfehle dir ganz, ganz dringend eine Gesprächstherapie. Eine Psychogesprächstherapie, wo du jede Woche hingehen kannst zu einem Therapeuten, wo du das erstmal alles loswerden kannst und mit dem du auch die Lage besprechen kannst. Ich glaube, dass das ganz, ganz hilfreich für dich wäre. Weil man kann nichts ändern, was eintritt. Nein, aber, man kann sich darauf vorbereiten. Ja, aber man hat irgendwie vielleicht auch ein Gespräch, wo man ein bisschen lockerer wird oder Ventil irgendwie öffnet und. Ganz genau. So. Ja. Und welche Therapieform am allerbesten? Also ich glaube ja Gesprächstherapie und wie man das alles anstellt, das würde jetzt meine Psychologin dir alles erklären. Also das wäre mein wirklich sehr, sehr klarer Rat an dich. Dass ja, du nur dich den richtigen zu finden ist schwer. Ist schwierig, aber das ist bei jedem Arzt auch so, wissen wir auch, ne? Ja, ist klar, ich weiß das. Ja, das ist bei jedem Arzt auch so, den muss man suchen, da gibt's auch genau solche und solche. Ich hatte mal vor Jahren, wo ich mich auch, wo auch dieses Kratzen bei der Frauenärztin festgestellt worden ist, die mich also zu einem Psychiater geschickt hat, und da war ich in einer psychosomatischen Klinik, aber ohne Tabletten, also nur normal reine Gesprächsformen, ne? Und das hat mir vor 10 Jahren schon ein bisschen geholfen. Ja, siehst du, ist doch ein guter Anfang gewesen. Ja, ja. Da habe ich auch den richtigen dann gefunden, da war ich zur Kur, 8 Wochen und aber dann wieder hier. Versuchen wir doch da anzuknüpfen, was du damals an guten Erfahrungen gesammelt hast. Ja. Simone, das geht jetzt bei uns so. Mein Verstand sagt mir das auch. Ja. So. Das geht bei uns so, dass du auflegst und wirst dann gleich oder in 5 oder 10 Minuten von meiner Psychologin zurückgerufen und alles Weitere klärst du mit Magdalena, meiner Psychologin. Ja, das ist ja ganz lieb, da freue ich mich drauf. Das machen wir sehr gerne, Simone. Ja. Wünsche ich dir und auch natürlich deinem Mann von Herzen alles Gute. Ja, wäre zu wünschen. Ich bedanke mich recht herzlich. Sehr gerne. Tschüss, Simone. Ja, gute Nacht. Regina, 56, guten Morgen. Ja. Ja, hallo Regina. Weswegen rufst du mich an? Ach, ich habe ein kleineres bis mittelschweres Problem. Erzähl. Mein Mann schläft seit 3 Jahren nicht mehr mit mir. Wie lange seid ihr verheiratet? Wir kennen uns 15 Jahre. Ja. Davon sind wir 7 Jahre verheiratet. Mhm. Ja, wir hatten am Anfang ganz tollen Sex, also wenn es geht täglich und. War wunderschön. Bis er eines Tages vor 3 Jahren ungefähr feststellte, Er bekommt keinen mehr hoch, wenn ich das so sagen darf, und stellte fest, dass er am Penis eine Stelle hatte, die nicht steif wurde. Mhm. Wir haben versucht, zusammen zu schlafen. Mhm. Es ging nicht. Und er ist zum Urologen und er sagte, operieren lassen. Mhm. Und das wollte er nicht. Was meinte denn der Urologe, was das ist? Konnte er auch nicht genau sagen. Das ist eine Verhärtung, Knorpel. Ich weiß nicht. Und das belastet mich doch sehr. Also er hat es denn nicht machen, er ist nicht in eine Klinik gegangen? Nein. keinster Weise. Er sagte dann zu mir, wenn du da unten was hast, dann würdest du auch nicht hingehen. Was ist denn das für ein Quatsch? Ja, eben, deshalb ja, ne? Du würdest natürlich hingehen. Ja, klar. Ja, jeder vernünftige Mensch würde hingehen. Ja, aber anscheinend liegt eben nicht so viel an mir. Ja, offensichtlich liegt ihm auch nicht so viel an Sexualität. Nein, und damit habe ich mich ja nun langsam abgefunden. Am Anfang habe ich noch Vibrator und was, ne? Mhm. Und jetzt mit der Zeit ist mir das auch egal geworden. Mhm. Ich mag auch nicht mehr. Das heißt, du hast auch gar keine Lust mehr? Nee, nee. Das ist total alles eingeschlafen. Ja, aber letztendlich liegt es daran, weil die Situation so verkantet ist. Wenn er noch könnte, würdest du auch wollen. Ja, selbstverständlich. Auf jeden Fall. Mhm. Ich bin eine Frau, ich bin 56. Ich habe noch Bedürfnisse. Ja, klar, sicher. Sag mal, diese Stelle da an seinem Penis, hat sich das irgendwie verändert, weißt du das? Hat sich das verstärkt oder vergrößert oder? Ich weiß es nicht. Er sagt mir nichts und er zeigt es mir erst recht nicht. Mhm. Und wenn ich ihn irgendwie anfassen möchte, dann Abstand, am besten 1 Meter. Ne? Das heißt, es gibt auch kein Kuscheln, nein. Zärtlichkeiten, ach. Streicheln, Küssen, gar nichts? Gar nichts. Ihr lebt wie Bruder und Schwester? Genau. Mhm. Ganz funktioniert genau. Denn so der Alltag wenigstens? Also WG-mäßig? Ja, er geht zur Arbeit, kommt dann um 2 Uhr wieder. Ich habe ihm sein Mittagessen gekocht, tralala. Mhm. Bin die liebe, treueste, sorgende Frau. Ja. Und ja, bist du, das war's denn. Also du bist mit deinem Leben unzufrieden? Total. Total. Total. Ich habe schon die Adresse vom Frauenhaus besorgt, weil ich manchmal überhaupt nicht mehr aushalte. Wir reden dann auch nicht zusammen. Gar nichts. Aber er ist nicht gewalttätig gegen dich? Nein, oder? Nein das nicht. Hm. Nein, das nicht. Hm. Also, aber kommt das Thema dann mal zur Sprache, dann ist das ein Riesenaufstand und einen ganzen Tag nur schimpfen und. Ach so, der will einfach nicht reden. Nein. Der will auch nicht über deine Unzufriedenheit reden. Ach, schon mal gar nicht. Der will, dass das einfach irgendwie so weiterläuft. Ganz genau. Seinen Trott hat. Er denkt, es geht von selbst wieder weg. Hm. Also, das war jetzt gerade meine Frage gewesen. Es hätte ja sein können, dass es keine Sexualität gibt, aber sonst bei euch alles super läuft, so im Alltag. Das ist aber auch nicht der Fall. Nee. Ja, wie gesagt, ne? Brüderchen, Schwesterchen. Regina, du bist eine Frau von 56, hast du gerade gesagt, mit all den Bedürfnissen, die man mit 56 berechtigterweise noch hat. Ja. Wie soll das jetzt weitergehen? Willst du genau. So? Willst du so 76 werden? Nie im Leben. Nee. Aber ich bin finanziell von ihm abhängig. Ich habe 20 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Ich musste leider wegen psychischen Sachen aufhören. Warst du Krankenschwester? Ja, Krankenpflegehelferin. Ah ja. Mhm. Mhm. Ja, ist ungefähr das Gleiche. Mhm. Die Arbeit ist das Gleiche. Und ja. Das heißt, jetzt bin ich finanziell von ihm abhängig und das heißt, wenn du von ihm weggehen würdest, ja. Dann wäre das finanziell sehr schwierig, sagen wir es mal so. Ja, dann hätte ich nichts. Null. Mhm. Und ich weiß wirklich nicht, wie das weitergehen soll, echt nicht. Weißt du, in diesen ganzen finanziellen Sachen, wie das nach einer Scheidung aussieht, da kenne ich mich nicht aus. Aber was mir mein gesunder Menschenverstand sagt, ist, dass man so nicht leben darf. Wie du es jetzt gerade geschildert hast. Weil es dein Leben ist und jedes Jahr, was vorbei ist, ist weg. Das kriegst du nicht wieder. Richtig. So, dann wäre ich ja fast geneigt zu sagen, dann lieber etwas ärmer, mit weniger Geld, aber frei zu sein, als in dieser Situation zu leben, die dich so unglücklich macht. Prima, das ist gut gesagt. Finde ich auch toll, ne? Mhm. Und ich habe jetzt sehr oft mit diesen Gedanken schon gespielt. Mhm. Aber ich habe den Mut nicht. Mhm. Ich habe noch nie mit einem Mann darüber gesprochen und er erst recht nicht, weil er sich da schämt. Mhm. Und das... Weißt du, im Grunde genommen wirkst du irgendwie, dass du so dass du tief in deinem Herzen eine lebensfrohe Frau bist. Richtig. ganz genau. Ja, du bist nur gerade gefangen in der ganzen Misere, in der du da drin steckst. Ganz genau. Und das ist eine Schande, dass dieser Lebensfrohsinn so gefesselt ist und so brach liegt. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Nein, das darf nicht sein. Ich würde dir wirklich so Mut zusprechen wollen, Regina. Lass mal diese finanziellen Sachen, die natürlich sehr ernst zu nehmen sind, weiß Gott. Aber dennoch geht es darum, dass du ein befreites Leben führst, sag ich mal so. Vielleicht lernst du einen anderen Typ kennen, verliebst dich neu, das wären ja ganz neue, ganz andere Perspektiven. Ich möchte gar keinen Mann mehr haben. Okay, erstmal vielleicht nicht, aber erstmal musst du da raus. Dein Gefühl für diesen Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, ist doch sehr geschrumpft. Ja. Ne, mal freundlich ausgedrückt. Ja, ich habe ihn wohl noch gern, aber so als Bruder. Ja. Ja, ne? Ja, den kannst du ja ab und zu noch besuchen, oder vielleicht auch nicht, aber du musst da raus. Du musst da raus. Ich würde ja gerne auch noch mal, wir rufen dich noch mal zurück. Vielleicht haben wir auch noch irgendwie eine Information für dich, wo du dich, was diese finanziellen Dinge betrifft, beraten lassen könntest. Das darf nicht der Grund sein. Ich möchte nur von dir wissen, was hat ich will, gut, ich habe mich damit abgefunden, es geht sexuell nicht, fertig, ab. Aber warum keine Zärtlichkeit mehr? Ich kann ja nicht in den Typ reingucken. Kann ich dir nicht... Nee, aber was haben Männer damit? Das muss doch zusammenhängen irgendwie. Ich habe noch nie mit einem Mann darüber gesprochen. Ich kann dir da nicht so grundsätzlich über die Psyche der Männer was sagen. Ich höre nur deine Situation und kann dir nur sagen, geh von dem Typ weg. Der bringt dir nichts Gutes. Was für eine Erklärung dahinter stecken mag, weiß ich nicht. Ist auch letztendlich wurscht. Der verhält sich dir gegenüber so, wie er sich verhält, und das ist ausschlaggebend. Und du musst die Initiative ergreifen, du musst gehen. Ja, ich muss. Du musst. Ich sag's dir nochmal, jedes Jahr, was weg ist, ist weg. Ist weg, ja. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an, einverstanden? Das wird lieb, ja. Mach mal, Regina. Okay, ich bedanke mich. Viel Glück und alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Gute Nacht. Oh, jetzt haben wir aber hier verplaudert. 1.57 Uhr. Wen spreche ich noch kurz an? Die Rosemarie, die ist 55. Hallo. Ja, hallo Domian. Ich glaube, wir können Ich freue mich ja richtig, wenn ich die letzten 3 Minuten noch mit dir bestreiten darf. Sag schnell, um was geht es? Ja, es geht darum, dass ich heute Großmutter geworden bin. Das heißt eigentlich ja jetzt schon gestern. Um 8.40 Uhr. Gratulation. Ja, danke schön. Ein Junge, ein Mädchen? Ein Junge. Ja. Wohl auf, 51 cm groß und 3260 Gramm leicht. Und wie wird der Knabe heißen? Ike. A-I-K, ja. Ike. Kurz und bündig. Ja, gar nicht schlecht. Ja, der Papa ist unser jüngster Sohn. Ja. 24 Jahre alt und die Mama liegt noch im Krankenhaus und sind beide super glücklich. Und ich wollte einfach nur mal sagen, wie wunderschön es ist, Großeltern zu sein. Eine gute Nachricht, das freut mich auch. Wir haben ja hier viele traurige Sachen oft zu hören oder schwierige und problematische Sachen. Mhm. Und jetzt haben wir hier eine ganz junge Oma. Naja, jung, 55. Naja. Aber trotzdem, sie halten ja jung, ne? Ich gehe davon aus, dass der erste Enkel. Nein. Wir haben schon einen Enkelsohn, der ist 14. Oh! Und wir haben eine Enkeltochter, die ist 6 Jahre alt, die ist jetzt gerade in diesem Jahr eingeschult worden. Und ja, und jetzt kommt der Kleine dazu. Kommt wieder ein bisschen Leben ins Haus. Es gibt schon einen Enkel, der ist 14, die ist 14. Ja. Ein Junge. Dann warst du dann aber wirklich eine sehr junge Oma. Ja, mit 40 bin ich Oma geworden. Das kann man aber nur sagen. Dann ist aber bei euch aber richtig was los in der Familie, was? Ja, ist viel los. Wohnen alle so um uns rum, das ist für mich am besten. Ja. Und ich sage immer, ich liebe meine Enkelkinder und ich liebe sie noch viel mehr, wenn ich sie abends wieder abgeben kann. Obwohl, die sind alle ganz, ganz lieb, muss ich dazu sagen. Auch der Kleine jetzt, also ich bin heute zweimal schon da gewesen, ich kann mich gar nicht satt sehen. Der ist so brav und am Schlafen. Ja. Und also eine glückliche große Familie. Seid ihr. Ja, würde ich so sagen. Wie schön, dass wir das jetzt auch mal hier hören. Das finde ich wirklich toll. Und ich wollte dir sagen, du machst wirklich eine ganz tolle Sendung. Ich bin Taxifahrerin und du bist immer mal nachts mein Abschluss. Ich komme um 12:55 nachts nach Hause und diese eine Stunde, die brauche ich dann so ein bisschen zu runterkommen und es ist wunderbar. Es entspannt mich wunderbar und dann gehe ich schlafen, wenn deine Sendung zu Ende. Vielen lieben Dank, Rosemarie. Ja. So, jetzt ist die Sendung auch gleich rum. Schöne Grüße an die junge Mama. Ja, ne? Und alles Gute für eure große, tolle Familie. Ja, okay, danke schön. Schön, dass du angerufen hast. Ja. Tschüss. Ciao. So, in der Technik, Katrin Benek. Und das war's für diese Woche hier von uns. Wir sind Montag wieder da mit der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Eins sind wir da. Schönes Wochenende.